Der Eingeweihte geht dazu über, ein Entenedor zu sein, ein erwiderter Geliebter, denn sie hat ihn sanft geküsst, ihre Lippen kaum auf die seinen drückend, wie die Berührung einer vom Baume Irminsul des Pols gefallenen Schneeflocke. Viel Zeit wird jedoch vergehen, bevor sie sich entschließt, ihn für diese große Prüfung, sie nackt zu bewundern, vorbereitet zu finden. Und die Erscheinung ihres Frauenkörpers ist für den Entenedor die höchste Offenbarung des Mysteriums, dargestellt durch diese wesentliche weibliche Form. Sie ist einem Spiegel gegenübergestellt worden, worin sie mit Schrecken die Form ihrer eigenen Seele, ihres Anima, sieht. Es ist die Enthüllung des Parakletos, der katharischen Taube. Im Gedächtnis des arischen und reinen Blutes ist es die Erinnerung und die Sehnsucht der ersten Verbindung vor der Teilung des orphischen Eies. Von da an folgt die harte Prüfung des Asak, in der, wenn der Entenedor versagt, er alles verloren haben wird und noch tiefer zurückfällt als vor dem Beginn. Dante sagt es: Wer dort seinen Fuß hineingesetzt hat, darf niemals zurückweichen. Sollte er es tun, käme es einem Selbstmord gleich. Der Asak besteht darin, sich nackt mit der Geliebten in dasselbe Bett zu legen, um dort eine Nacht zu verbringen, ohne sich zu berühren. Manchmal wird ein aus der Scheide gezogenes Schwert zwischen beide gelegt, wie im Asak von Tristan und Isolde. Diese Einweihungsprüfung der Troubadoure unterscheidet sich vom magisch-zeremoniellen tantrischen Koitus, Maituna, in welchem der Asak keusch ist, am tantrischen der rechten Hand teilhaben könnend, während das Maituna dem Tantrismus der linken Hand angehört, in welchem man die Frau physisch besitzt, doch ohne den Samen, Bundi, zu ergießen, ohne zum Orgasmus seitens des eingeweihten Mannes, des Sadhakas, zu kommen. Jedenfalls zum physischen Orgasmus. Es handelt sich darum, die Zeugung eines äußeren Kindes des Fleisches zu vermeiden, den Prozess umkehrend. Anstelle der schwangeren Frau ist es der Mann, der Inzinkta, schwanger, mit einem inneren Kind wird, der einen Astralkörper das Leben schenkt, der kein Kind des Lebens ist, sondern ein Kind des Todes, des magischen Todes in diesem Leben, um jenseits des Todes leben zu können. Der Sohn des Menschen, das heißt Amor, ohne Tod, Unsterblichkeit. Auf diese Weise erfüllt sich auch die tantrische und katharische Kosmogonie, in der sich alles umkehrt und der aktive Schöpfer, der Befruchter, nicht er, sondern sie ist, Shakti, das weibliche Gegenteil von Shiva. Er ist unbeweglich wie der Pol, Le Roi Fainéant, der König Arthur, Arthos, Thor, der Pol mit dem Bären. Wieso das Mysterium des Amor der mittelalterlichen Troubadoure weltlich wird und exoterisch involutioniert, nachdem die Katharer und die Templer zerstört waren und mit dem Verschwinden der Gralslegenden, kann man in der Literatur der nachfolgenden Jahrhunderte bis in unsere Tage sehen. Es bestand der Glaube, dass der Dichter von seiner Muse inspiriert sein könnte und auch Inzinkta wurde von der dichterischen Schöpfung, immer weltlich und geschmacklos sentimental romantisch. Das heißt, das Ereignis der esoterischen Schwangerschaft des Eingeweihten, des Fedele de Amores, das dank einer Priesterin des Amor, einer geistigen Walküre oder einer tantrischen Yogini den astralen Körper gebären könnte, seinen Träger der Ewigkeit, sein Kalösch, von Toten bemannt, sein Sohn des Todes und der Unsterblichkeit, könnte jetzt nur Literatur hervorbringen, einen Roman, höchstens noch ein entheiligtes Gedicht, das die physische Liebe im Körper der sterblichen Geliebten besingt. Julius Evola glaubte, dass der Körper im jetzigen Augenblick des Kali-Yuga so weit materialisiert ist, um keinen Ausweg mehr zu finden, als nur dem Gebrauch seiner eigenen Materialisierung, das heißt des Tantrismus der linken Hand und des Maituna. Seine Technik ist beschrieben worden als Ritt auf dem Tiger, was man auch bezeichnen könnte, auf des Schwertes Schneide gehen. Fällt man, wird man vom Tiger verschlungen. Das Maituna bedarf keiner Wiederholung. Es genügt ein einziges Mal wie der Asak. Es gibt ein sehr schönes Buch von Hardy Lawrence, das letzte, das er schrieb, Der Mann, der gestorben ist. Wir haben uns schon darauf bezogen. Es ist ein tantrisches Buch. Nachdem Christos in Amor durch die Priesterin von Isis eingeweiht wurde, reist er für immer ab. Sie werden in der Trennung ewig zusammen sein. Christos war schon durch den mystischen Tod gegangen und wieder auferstanden. Jetzt ist er der Doppeltgeborene, der wahre Auferstandene. Dies hat außerdem etwas mit der Wiederholung des geburtlichen Traumas, das schon erwähnte der Geburt und Wiedergeburt, zu tun. Die Fedele de Amore trugen auf der Brust ein Band, ähnlich dem der Brahmanen in Indien. Sie waren auch die zweimal Geborenen.